Hallo, herzlich willkommen zum Uncast. Diesmal die Episode 342. Gedrucktes ist tot. Irgendwie kommt mir der Titel bekannt vor. Habe ich den schon mal benutzt? Ich weiß nicht. Also für den Uncast auf jeden Fall nicht. Vielleicht für die Rios Wonsisch, keine Ahnung. Aber dennoch, es passt ja. Fortsetzung von letztes Mal, ja, als Thema. Ich habe nämlich die Woche das Gefühl gehabt, es war eigentlich zu wenig gesagt über den Vergleich von White Lines, ja, dem ja, System, wenn man so sagen will, von Offline-Notizen, also handschriftlichen Notizen beispielsweise, ja, und dem Einscannen, ja, und dem Vergleich dazu zu Google Docs Scan. Denn, also ich habe mich für dieses White Line-System ja erstmal sehr begeistert, denn es ist eine interessante Herangehensweise, um, ja, wie soll ich das sagen, eben Dokumente, die analog sind, also die in der realen Welt so vorliegen, ja, kann ja auch gedruckte Dokumente sein, nur die hat man eben nicht im Computer, ne? Und das Problem ist, heutzutage, man muss eigentlich oder man sollte eigentlich alles auf einem Platz haben, das ist auch nicht mehr so einfach zu durchsuchen. Das kann man ganz klar zum Beispiel sehen, wenn man egal was man jetzt, ich nehme jetzt einfach mal ein Tagebuch, ja, wenn man ein Tagebuch führt und wenn man da spezielle Sachen nachschlagen will, da muss man doch schon einiges durchforsten, ja. Schlimmer wird's noch bei anderen Sachen, wie zum Beispiel Rechnungen, ja. Da wird es ganz lustig. Die sind zwar gedruckt, also nicht handschriftlich, aber wenn die so offline sind, so, dann sucht man eine Rechnung raus und wenn man viel, oder wenn man sehr aktiv ist oder viel kauft oder Ähnliches, kann ja auch geschäftlich sein, dann muss man da doch schon eine gewaltige Suche starten. Also wenn ich jetzt zum Beispiel irgendeine Suche starten würde von irgendeiner Speicherkarte, die ich vor 6 Jahren mal gekauft habe, ja, die haben lebenslange Garantie, dann müsste ich hier ein paar Ordner durchwälzen, ja, und oder eventuell sogar noch eine ganze Tüte, weil ich habe nicht immer alles schön in Ordner abgeheftet, sondern ich habe das einfach in Tüten gestoppt und ja, die verschimmeln irgendwo unten im Keller, keine Ahnung. Und genau, das ist das Problem. Also hier sowas aufzufinden, wird ganz, ganz schwierig. Bei den Systemen, die man nehmen kann, um die Dokumente einzuscannen, kann bestenfalls eben dann leichter gesucht werden. Man hat sie auf jeden Fall schon mal leichter zugänglich, ja, und kann dann eben leichter das Ganze durchsuchen. Ja, jetzt ist die White Lines App aufgetaucht oder ist jetzt vorhanden und die hat einen großen Vorteil. Es geht einfach und schnell einzuscannen. Denn man hat ja ein paar Probleme. Zunächst mal, wenn man mit der Handykamera dieses Einscannen, und damit meine ich jetzt übrigens das Einscannen. Das Einscannen mit einem Flachbettscanner, das kann man vergessen. Das ist anno dazu, man macht man vielleicht noch ein Büro, aber viel zu umständlich, dauert viel zu lange und die Ergebnisse sind auch nicht mehr besser als bei den heutigen guten Smartphone-Kameras. So. Also gleich abhaken. Und Das Problem ist nämlich, wenn man zum Beispiel das Papier auf dem Tisch liegen hat, ja, dann kommt man nicht immer in den optimalen 90-Grad-Winkel, ja, dazu, das zu fotografieren. Aus mehreren Gründen. Einmal ist es umständlich, ja, aus dem Sitzen kann man das kaum machen. Muss man also aufstehen, das ist blöde. Und dann zusätzlich mit einem Schatten, ja, also fast immer, wenn man nah genug rangeht, um auch alles schön, da zu erfassen, dann wirft es oftmals einen Schatten. Kann man zwar umgehen, wenn man das Licht einschaltet, also das Kameralicht, aber trotzdem ist es immer noch ein problematisches Ding. Und das heißt, da muss es eine Korrektur geben von der Ansicht. Das Blatt Papier liegt auf dem Tisch, man nimmt das Smartphone so, dass man das Display noch sieht im Sitzen, macht man das Bild, dann ist dieses Blatt, ja, trapezförmig auf dem Bild, auf dem Foto. Ja, ganz klar, das läuft nach oben zu, weil das ja weiter weg ist und geht nach unten raus. Ja. Die Software erkennt anhand von Markierungen auf dem Papier bei White Lines genau, wie das Blatt ausgerichtet ist und stellt es dann wieder in seinen Urzustand her, so dass man es ganz einfach machen kann. Und das geht schnell bei der White Lines App. Und vor allem auch unkompliziert, sofern man das richtige Papier hat. Ganz genau, man braucht nämlich Spezialpapier dazu. Dieses Papier hat weiße Linien, ja, und weiße Vierecke, einscannen kann besser, ja. Aber diese Linien, die verschwinden auch auf dem Smartphone. Das heißt, die sind weg. Ein weiterer Vorteil, man hat nicht diese schlimmen, dunklen, schwarzen Linien, ja, auf dem gescannten Dokument. Denn das ist einfach Mist. Ich habe hier einfach ein Testpapier ausgedruckt. Das ist normalerweise nicht so dunkel. Also da braucht ihr euch keine Gedanken zu machen. Auf den Bildern sieht es etwas seltsam aus. Ja, das ist aber normalerweise so nicht der Fall. Das ist nur ein Test. Da musste ich den Drucker ein bisschen dunkler stellen, damit dieser Kontrast hier vorhanden ist. Ja. So, normalerweise ist das richtig schön weiß. Und die Linien sind auch weiß, man kann sie erkennen, aber beim Scannen sind sie dann weg. Die App kann das auch erkennen, die White Lines App, und macht damit dann eben ein schönes Dokument. Die Auflösung ist allerdings nicht ganz so hoch wie moderne Smartphone-Kameras das eigentlich könnten. Das ist ein kleiner Nachteil. Es funktioniert auch mit farbigen Dokumenten ohne Probleme. Das ist sehr gut. Aber wie gesagt, es bleibt so, man braucht dieses Spezialpapier. Dieses Spezialpapier gibt es zum Beispiel in Form von so College-Blocks oder Notizbücher, die man dann eben auch als Diaries benutzen kann, so Tagebücher. Oder Notizbücher in verschiedenen Größen, DIN A4, DIN A5, DIN A6 und auch so schmale, langgezogene Bücher, weiß nicht, wie man das Format nennt. Und so weiter. Es gibt sehr viel verschieden. Auf Amazon kann man da mal gucken. Einfach White Lines eingeben und dann sieht man schon das Angebot. Und man sieht die Preise. Heilig Special. Ja, kann ich nur sagen. Also das günstigste White Lines der günstigste White Lines Papierhaufen, sag ich mal. Das ist ein College Block. Kostet 8,99. Ist schon heftig. Ja. Und das Problem ist, dass man das dann auch nur auf diesem Papier eintragen kann. Die Sache ist halt so, wenn man unterwegs ist, hat man oft auch mal so einen Fresszettel und so, ja, und den kann man dann eben mit der White Lines App nicht einscannen. Dennoch, wenn man mal erst was eingescannt hat mit diesem System, kann man es dann auch leicht teilen. Bei Android ist natürlich der super Vorteil, man kann so fast alle Apps schicken und damit dann eben so weiterverarbeiten, unter anderem auch an Google Drive, um es dort abzuspeichern. Ja. Also schön, perfekt eigentlich für Leute, die grundsätzlich Notizen oder Wichtigeres handschriftlich verfassen oder Offline-Dokumente haben und wissen schon, ja, dass sie das dann übertragen wollen. Allerdings, wie gesagt, nur die Offline-Dokumente, die auf diesem Spezialpapier festgehalten sind. Mal schnell eine Rechnung dazu einscannen, ist nicht. Ja. Und das ist etwas, woran ich einfach so nicht gedacht habe. Jetzt ist ein anderes Tool, das ich eigentlich auch schon nutze, für Rechnungen und so weiter einzuscannen und auf Google Docs zu speichern. Das ist das Google Docs Scan. Also innerhalb von der Google Drive App, die ja viele Leute auf dem Handy, auf dem Smartphone haben. Einfach dies starten, dort ist eine Funktion Scan. Ja. Und siehe da, damit kann man das auch machen. Und zwar ohne Spezialpapier. Wahnsinn, oder? Tatsächlich ist es so, ohne Spezialpapier, das Einzige, was man beachten muss, man sollte das Blatt auf einen Untergrund legen, das sich deutlich abhebt vom Papier. Also zum Beispiel nicht auf einen weißen Untergrund das weiße Papier legen, dann funktioniert nämlich nicht mehr diese Erkennung, wo hört das Blatt auf, wo fängt das Blatt an. Ja. Das kann man allerdings sehr schön machen, wenn man zum Beispiel eben dann schwarzer Tisch hat oder dunkle Unterlage oder irgendwas unten drunter legt. Das muss ja nicht Tisch sein, ja. Und dann kann man das einfach so machen. Und es funktioniert auch tatsächlich so wie bei White Lines. Man muss nicht gerade von oben runter machen, sondern man kann es auch schief machen. Kein Problem. Zwei Nachteile. Einmal, es funktioniert nicht ganz so zuverlässig wie bei White Lines, ja, weil das eben mit dem Untergrund zusammenhängt, Lichtreflexion etc. Ja. Zweitens, die hässlichen dunklen Linien, ja, die bleiben natürlich auch auf dem gescannten Dokument. Ja, also die Karos oder die Linien oder was auch immer da als Orientierungshilfe zum Schreiben, ja, drauf ist, das sieht man beim Scan massiv. Manchmal sogar stärker als das, was man geschrieben hat. Nämlich zum Beispiel, wenn man einen blauen Kugelschreiber nimmt, ja, und die Linien sind schwarz. Dreimal dürfte es dann raten, was man beim Scan dann deutlicher sieht. Ja, genau, die schwarzen Linien. Ziemlich nervig. Ja. Und da ist mir aber ein Trick eingefallen dafür. Ja, eigentlich etwas, was aus uralter Zeit kommt. Ja, das hat man früher öfters mal gemacht. Und zwar, man nimmt ein Blatt, das bedruckt ist mit zum Beispiel Linien oder Karos, ja, und legt es unter das Papier, auf dem man schreiben will. Ja, man sieht, also das Papier ist natürlich blank, ja, keine Linien, keine Karos, nix. Und dann sieht man durch das Papier die Linien oder Karos oder was auch immer erscheinen. Übrigens perfekt, das kann man sogar mit Millimeterpapier machen, ja, oder auch mit Punktpapier, um Zeichnungen besser machen zu können. Ja. Und da kann man dann eben schreiben, zeichnen oder ähnliches, wie man möchte, kein Problem. Und dann nimmt man das Papier unten weg. Und siehe da, man hat ein perfekt weißes Blatt ohne störende dunklen Linien, ja, wie bei den White Lines, und kann das dann einscannen mit Google Docs. Fertig. Ist das nix? Und ich habe beides probiert und muss sagen, die Ergebnisse sind eigentlich kurz zusammengefasst. White Lines für Leute, die ständig handschriftliche Notizen einscannen wollen und sonst nix. Google Docs, wenn man Dokumente unterschiedlicher Art hat, ja, mit unterschiedlichem Design, aber auch, wenn man sich hier das blanke Papier besorgt, ja, ohne Probleme auch für die handschriftlichen Notizen zu nutzen, mit diesem Trick auch, dann schreibt man auch gerade Linien, ja. Und es funktioniert einfach auch da sehr, sehr gut. Nicht ganz so schnell und unkompliziert wie bei dem White Lines. Dafür hat man wesentlich mehr Möglichkeiten, mehr Funktionen. Wie gesagt, ich betone es nochmal ganz klar. Rechnungen zum Beispiel oder andere Dokumente, die nicht auf dem White Lines Papier verfasst werden, kann man auch nicht einscannen mit White Lines. Und somit hat man eben ein Problem. Man bräuchte also im Prinzip zwei Programme. Weil man kann ja nicht von seinen Geschäftspartnern zum Beispiel verlangen, ja, das soll die Notizen auf White Lines schreiben oder ausdrucken, damit man das leichter einscannen kann. Hallo? Ne, geht nicht. Und da hat halt Google Docs so Riesenvorteile. Plus, es kostet nichts. Ja, White Lines Papier kostet Geld. Ja, nicht so ohne. Hier kann man eigentlich jedes Diary nehmen. Oftmals kommen die Notizbücher auch in einer Version ohne Linien oder Karos und dann eben dieses kleine Blatt. Ich habe sogar einen Link hier in dem Artikel eingefügt. Ja, da könnt ihr draufklicken. Da könnt ihr nämlich solche Seiten, also Sheets, runterladen mit Karos, mit Linien, mit Punkten, mit Millimeterpapier und könnt es dann einfach ausdrucken und in das entsprechende Format, ursprünglich das DIN A4-Format, das bitte also berechnen beim Ausschneiden am besten, nicht herunterrechnen, sonst verändert ihr natürlich die Größe der Karos, also habt ihr kein Millimeterpapier mehr, sondern 0,5 Millimeter Papier oder sowas, wenn ihr die Hälfte kleiner macht, ne? Also das bitte beachten. Oder ihr guckt einfach mal im Internet, da gibt's auch für jedes DIN-Format entsprechende Vorlagen, die ihr dann einfach ausdrucken könnt. Und dann unter das Papier in euren Buch, das kann man hinten dann auch, wenn man es nicht braucht, hinten einstecken, ja, und kann es dann bei Bedarf eben unter das Blatt legen, schreiben. Wunderbar. Funktioniert sehr, sehr gut. Ich weiß nicht, wo war das nochmal? Also ich weiß nicht, ich glaube, das hat man in der Schule gehabt, ja, für, ich weiß nicht, für bestimmte Sachen war das, wo die Linien nicht erwünscht waren vorne, aber man sollte trotzdem gerade schreiben, da hat man das gemacht. Ja, da hat man das einfach unten drunter gelegt und dann hat man eben die Orientierungslinien gehabt. Ja, eigentlich lustig, dass so ein altes System auf einmal wieder für die moderne Technik geradezu prädestiniert ist, ideal ist, um einzusetzen für das Scannen von Dokumenten. Ja, ja, damit ist Google Docs überraschenderweise der Gewinner. Ja, obwohl ich mich von diesem Whiteline-System, da habe ich mich richtig mitreißen lassen und wie gesagt, ich versuche auch immer noch eine Anwendungsmöglichkeit zu sehen, wo ich sage, ja, dafür muss man das Whitelines haben, ja. Da, wie gesagt, wenn es ganz, ganz einfach und schnell gehen will, man hat nur handschriftliche Notizen und darum geht's einem, ja, und weiß schon im Voraus, also ich möchte diese Notizen dann auch digital archivieren, ja, dann kann man die Whitelines-App durchaus nehmen, weil das eben noch schneller geht. Ja. Ansonsten muss ich sagen, bin ich mit der Google Docs-App zufrieden. Man kann übrigens auch sogar Teile des Blatts ausschneiden. Ja, das ist ja auch so eine Sache. Manchmal will man nicht alles von einem Blatt einscannen, sondern nur einen Teil. Ja, kein Problem. Ja, einscannen, dann kann man mit der Crop-Funktion kann man also festlegen, was genau ausgeschnitten wird und das wird dann abgespeichert. Ja, man kann auch verschiedene Ansichten wählen, das heißt zum Beispiel, man kann es auswählen, also nur schwarz und weiß, klar, für Schwarz-Weiß-Dokumente ist das besser, diese Funktion, da werden die Kontraste viel stärker hervorgerufen. Dann Grayscale, ja, also wenn da auch noch Schattierungen mit einer Rolle spielen sollen, dann Color Drawing, wo die Farben auch eben sehr stark kontrastiert werden, also sehr, sehr stark hervorgehoben werden, zusammen mit der schwarzen Schrift, ja, auch hier der Schwerpunkt dann eben auf farbige Schrift oder einfach nur Color, ja, und dann hat man noch die Möglichkeit, eben das Originalfoto zu benutzen. Ja, das ist dann eben für Dokumente, wo halt zum Beispiel ein Bild mit dran ist oder so, ist das vielleicht das Bessere. Ja. Tipp nochmal, scheut euch nicht davor, das Kameralicht vom Handy zu benutzen. In vielen Fällen bietet es eine deutlich bessere Qualität dann, wenn ihr das nutzt. Ja. Am besten ist aber immer noch in einem gut ausgeleuchteten Raum das zu benutzen. Das ist auch besser als die Handykamera, weil es da nämlich dann keine sagen wir mal so weiße oder etwas hellere Bereiche gibt im Bild, auf dem Dokument, nämlich dort, wo genau das Kameralicht hinfällt, ja, dort ist halt die Schrift dann etwas klein wenig heller manchmal, ne? Und bei einem richtig gut ausgeleuchteten Raum ist alles perfekt. Ja. Gut. Somit Google Docs überraschenderweise der Gewinner, ja, würde ich mal sagen. Und ich werde das in Zukunft stärker nutzen, ja. Ob ich für meine handschriftlichen Notizen beziehungsweise ob ich dann wieder die Notizen handschriftlich mache, das darf ich noch stark bezweifeln, denn Ja, also die Texterkennung mit meiner Schrift, das wird schon mal nicht so funktionieren. Ich kann die ja selbst kaum entziffern. Selbst mein Japanisch, ja, das ich geschrieben habe hier zum Testen, ja, selbst das ist, naja, sagen wir mal, bescheiden, ja. Also selbst in Japan habe ich eine gruselige Schrift. Ja, dann komme ich mal zu den News. Und da hat mich heute oder diese Woche besonders überrascht, dass Samsung wohl bei dem Namen Note bleibt. Wer hätte denn das gedacht? Also ich nicht, denn also wie man so eine kaputte Produktlinie nochmal verwenden kann, also der Name davon, kann ich nicht begreifen. Ja, vielleicht auch deswegen, weil ja, wir hier in der Tech-Szene, ja, haben uns da eingeschossen. Für uns ist ganz, ganz schlimm, was da passiert ist mit Samsung und so weiter, aber den normalen Konsumenten hat das eigentlich nicht ganz so extrem gestört. Wundert mich zwar. Ja, also wenn man als Geschäftsmann zum Beispiel nicht mehr mit seinem Handy ins Flugzeug steigen darf, dann ist es schon, hätte ich zumindest gedacht, ist es schon wirklich ein Totschlagargument. Ja. Der Ruf ist eigentlich ruiniert von dieser Produktlinie Note. Aber die Mehrheit der Menschen haben da wohl keine großen Bedenken. Also die Zahlen von Samsung wurden da auf keinen Fall irgendwie negativ beeinflusst. Ob das natürlich auch für die Note-Reihe gilt, das wird sich dann zeigen, wenn ein neues Note herauskommt. Das wird noch dauern, ist noch nichts angekündigt groß. Aber wenn das dann herauskommt, und das liegt dann deutlich schlechter oder verkauft sich deutlich schlechter als das Note 7, dann weiß man warum. Ja. Dass die Leute dann eben vielleicht doch noch Bedenken haben. Ja. Aber es war schon erstaunlich, wie dieser Skandal, sage ich mal, an Samsung vorübergegangen ist. Diese Umsatzeinbußen, die kann man eigentlich sagen, durch den Verlust eben durch das, was sie an Zahlungen geleistet haben, um das Ganze eben zu korrigieren. Das ist nicht ganz so ohne. Da wird auch noch was auf Samsung zukommen. Aber, und natürlich die Telefone, die sie abschreiben mussten, die ganzen, wo bisher produziert waren, die waren dann ja in den Müll. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes in den Müll. Samsung hat ja angekündigt, es werden auf keinen Fall Teile davon verwendet. Was natürlich auch wieder schwachsinnig ist, aber okay, ja. Das wird also Samsung abschreiben müssen. Und da geht natürlich Samsung Geld verloren. Aber dennoch, die Quartalsergebnisse waren dennoch so gut, dass das eben zeigt, also so eine richtige Flucht vor Samsung gab es da auf keinen Fall. Ja. Also sprich, den Leuten war es schnurzpiep egal, ob da ein paar Samsungs abrauchen. Fertig. Man glaubt es kaum, aber ja, Leute können richtig ignorant sein, ja, und das sehe ich ja immer wieder. Und von daher sollte ich mich eigentlich darüber nicht wundern. Ne? Ja, ich meine, die Konsumenten sind ja einiges gewohnt. Die werden ja schon seit Jahren von einer großen Firma an der Nase herumgeführt und finden es auch noch ganz cool und zahlen noch extra viel dafür. Aber okay, sind wir froh, dass es so Menschen gibt, die kurbeln die Wirtschaft an, ja. Wenn es die nicht gäbe, sähe es ziemlich übel aus, ne? Muss man ganz klar sagen. Seht ihr, alles hat seine zwei Seiten, manches ist gut, manches ist schlecht, wie immer. Wie bei Google Voice zum Beispiel auch, ja, das Update im Play Store, das gibt's jetzt auch für die EU. Ja. Was? Schweigen? Ihr rennt schon ans Telefon, stopp, der Service ist immer noch US-only. Keine Ahnung, wie die das, warum die das da machen, da machen dann den Leuten die Nase lang, ja. Ich habe auch nicht schlecht gestaunt, als ich gesehen habe, okay, ich kann Google Voice installieren jetzt. Wahnsinn, gibt's jetzt endlich Google Voice in Deutschland? Nein, unten drunter steht dann Sternchen, Service US-only. Na schön, gemein, ja. Aber es Google Voice hat jedenfalls ein großes Update bekommen, wo einiges klarer gemacht wurde, verbessert wurde, es wurde deutlich aufgewertet. Und das bedeutet eigentlich schon, oder das ist eigentlich schon ein klares Zeichen, Google Voice ist nicht tot. Haben viele Leute Angst gehabt, ja. Google Voice soll tatsächlich wohl positioniert werden für Privatanwender, für die Massen von Privatanwender, ja, um eben eine Lücke zu füllen zwischen den oder zwischen, ja, ich will mal sagen, ja doch, zwischen den Voice-Diensten, also den sprachrelevanten Diensten und den Messaging-Diensten, ja. Und das ist eigentlich eine gute Idee. Ja. Wenn das richtig umgesetzt wird noch in der Zukunft, auch in Deutschland zum Beispiel oder in Europa, dann wäre das nicht schlecht. In den USA haben ja schon seit Jahren die Leute sich nicht so begeistert gezeigt, weil eben Neuerungen gefehlt haben. Ja. Und man hatte wirklich Angst gehabt, Google Voice würde eingestampft werden. Ich glaube, das kann man jetzt erstmal vergessen. Das Update ist wirklich massiv, ist deutlich ausgefallen und zeigt auf jeden Fall, dass man das nicht vergessen hat. Ja. Außerdem möchte man in Zukunft auch noch das RCS-Messaging integrieren. Ja, um eben auch ja aufgewertete SMS zu ermöglichen, ja, und. Ja. Jetzt ist das alles ziemlich positiv, würde ich mal sagen. Nur es ist eigentlich so, wenn ich das hier so richtig lese, jetzt mit MMS-Funktionalität, SMS-Funktionalität, dann soll noch RCS eingefügt werden und so weiter. Leute, ich glaube, Google hat jetzt noch einen neuen Messenger. also jetzt wird's langsam lustig. Ja, sehr lustig. Naja, bei Gelegenheit werde ich mich vielleicht auch nochmal dazu äußern. Darf ja wohl nicht wahr sein, ne? Naja. Ha! Pokémon Go. Ein Riesenerfolg. Jetzt kommt The Pokémon Company mit einem neuen Pokémon-Spiel. Und es wird noch nicht mal annähernd den Erfolg haben wie Pokémon Go, das kann ich euch jetzt schon sagen. es nennt sich Pokémon Duell. Ja. Ganz kurz, wer jetzt denkt, wow, jetzt das zweite Pokémon-Spiel auf Android. Nein, es gibt viele Pokémon-Spiele auf Android. Offiziell von The Pokémon Company, ja, nur haben die halt vor Pokémon Go gar keinen großen Anklang gefunden, ja. Es gibt zum Beispiel das Camp Pokémon, das ist ein richtig schön gemachtes Game, ja, wo man sich in der ganzen, oder wo man die ganze Pokémon-Welt quasi entdecken kann, ja, und da gibt's auch Pokémon Center und so weiter. Man kann Tagebücher führen und alles Mögliche da drin. Richtig schön, ja. Dann gibt es das Pokémon Shuffle, ja. Das ist so ein Matching-Game, ja, Bubble-Matching-Game, ne? Ihr kennt das, ne? Immer vier, Diamanten oder in dem Fall jetzt hier Pokémons, die immer vier Pokémons zusammen, ne, bringen und dann gibt's dann eine Reaktion, ihr kennt das ja, ne, dann gibt's also das Pokémon Shuffle, ja, dann gibt's schon seit Ewigkeiten offiziell das Pokémon TCG, also Trading Card Game online, wo man also online gegen Leute mit Trading Cards spielen kann. Übrigens haben die auch eine Verbindung zu der realen Welt. Man kann zum Beispiel legendäre Karten, extrem seltene Karten, kann man einscannen, ja, mit dieser App und hat die dann zur Verfügung in diesem Game. Aber die muss man kaufen. Ja, die kriegt man nur dann, wenn man sie auch tatsächlich in real hat. Und dann kann man die abscannen und dann kann man die dort einfügen. Nicht schlecht. Ganz toll. ganz tolle Idee. Aber irgendwie lief das halt immer so unten, ne, unter dem Radar, seit Pokémon Go. Komisch auch, dass diese alten Apps da nicht mehr Aufmerksamkeit bekommen. Hm? Weil trotzdem, dass Pokémon Go eben so ein Erfolg war, hat man da von diesen Apps in den Medien gar nicht so viel gehört. Aber mit diesem Pokémon-Duell ist das jetzt anders, ja. Das ist nur ein Game von vielen, das es auf Android für Pokémon, von Pokémon gibt. Aber das wird sicherlich jetzt ein bisschen mehr noch an Zulauf bekommen. Dennoch, wie gesagt, keine Konkurrenz zu Pokémon Go ist es auch nicht. Das ist was ganz, ganz, ganz anderes. Ja, das ist ein Strategie Game, um Matches mit den Pokémon auszuführen, hat erstmal so keine Verbindung zu dem Pokémon Go. Ja. Was ein bisschen schade ist, ich hätte mir gewünscht, dass da eine deutlichere Anbindung gäbe, zum Beispiel mit den Pokémon, die man bei Pokémon Go gefangen hat. Ja. Aber das sieht man, dass es zwei vollkommen unterschiedliche Apps sind, die eben nichts miteinander groß zu tun haben. Nicht auszuschließen natürlich, dass es irgendwann mal kommen wird. Ja. Wäre ja auch was, wäre auch eine Idee, aber okay, das wird wohl dann eher in Pokémon Go integriert, dass man dann mit dem Pokémon auch kämpfen kann. Das soll ja auch nicht allzu ferner Zukunft stattfinden. Ja. Oh, und dann wird man das wohl eher darin sehen. Aber trotzdem, Pokémon Duell ist jetzt verfügbar, könnt ihr bekommen, ja, im Play Store. Das Lenovo Yoga Book ist eigentlich schon, ja, ich glaube, ein paar Monate auf dem Markt. Ja. Richtig, ist ein paar Monate auf dem Markt. Weiß nicht, warum mir das jetzt erst nochmal ins Gesicht geschlagen hat, ja. Es ist aber sehr, sehr interessant, denn das entging mir vollkommen. Ich weiß gar nicht, was da los war mit mir. Da habe ich ganz gewaltig gepennt. Ja. Und zwar ist das ein Android Notebook. Ja, also mit Tastatur. Und das kann man aber auch als Convertible, auch als Tablet benutzen. Und jetzt haltet euch fest, das Teil hat ein Grafiktablett quasi unter der Tastatur. Also die Tastatur ist flach, das sind Sensortastaturen. Und damit auf diese gleiche Fläche kann man auch mit dem Stift malen. Ja. Und das wird dann 1:1 übertragen auf das, auf die, zum Beispiel in einer App. Ja. Es gibt sogar Papier. Eben, ne, haben wir noch gesagt, die Verbindung zwischen real und digital hier so gemacht. Man kann ein echtes Papier auf diese Tastatur quasi aufbringen und dann dort schreiben mit einem speziellen Kugelschreiber. Der schreibt dann auch tatsächlich normal, Tinte, wupp, wupp, ne? Und gleichzeitig wird das, was man schreibt, auch genauso übertragen in die App und somit hat man praktisch beides zusammen in einem Abwasch sozusagen. Damit kann man schöne Skizzen anfertigen etc. und es, wie gesagt, als einfach als Grafiktablett benutzen. Ich finde das absolut genial, die Idee. Für $499 kommt es eigentlich auch nicht groß über den Preis raus eines normalen guten Tablets. Man muss sagen, okay, da das Gerät ja schon ein paar Monate alt ist, es ist mit Android 6.0, ich weiß nicht, ob es schon ein Update gibt, ja, auf 7. Es hat jedenfalls einen Intel Atom X5 Prozessor, Full HD Display, 4 GB RAM, 64 GB Speicher und eine 8500 mAh Batterie, also Akku. Und wie gesagt, gibt's übrigens auch als Windows 10 oder will das schon und eben als Android Gerät mit nur 0,96 cm Dicke. Und das ist doch eine schöne Sache. Also eine echte Alternative sowohl zu einem Netbook als auch zum Android Tablet. Da hat man alles zusammen und das sieht aus, als ob man da wirklich richtig produktiv arbeiten könnte. Also schon allein die Tastatur, die ist übrigens Tron-like, ja, richtig genial. Wahnsinn, dass mir das entgangen ist, ist unfassbar. Diese Tastatur, die hätte ich gerne hier für meinen Laptop als externe Tastatur Ich liebe solche Tastaturen, diese flachen Tastaturen, wo Sensoren haben, wo keine Tasten da sind. Ja, super genial. So eine möchte ich auch im Notebook haben. Da bin ich echt Feuer und Flamme dafür. Ja, Smartwatches. Google bringt die ersten eigenen Smartwatches raus. Ho, Wahnsinn. Auch da frage ich mich allerdings, was hat sich da Google nur dabei gedacht? Ich meine, es ist ja jetzt allgemein bekannt, hat ja schon überall gestanden, ne, dass die Smartwatches eigentlich gefloppt sind. Und zwar alles, sogar die von Apple ist ein Flop. Ja. Warum jetzt Google meint, sie müssten eine eigene Smartwatch rausbringen, ich weiß es nicht, ja. Also, ja, es ist verführerisch. Ich würde mir die auch angucken, ja, aber wahrscheinlich würde die eh viel zu teuer sein. Zu viel gebe ich nicht aus für eine Smartwatch. Aber weil man das absolut nicht braucht, ja, das ist nur ein Gimmick, ja. Das ist, ja, es ist mal wieder so, Google programmiert es da quasi wieder vor, dass die Medien schreiben, der nächste Flop von Google. Das wird passieren, ja. Weil ich weiß nicht, wie man sich überhaupt vorstellen kann, dass die Smartwatch von Google, die jetzt rauskommt, oder zwei Smartwatches von Google, die jetzt rauskommen, dass die auch nur im entferntesten, im Massenmarkt eine große Rolle spielen werden. Keine andere Uhr spielt eine große Rolle im Massenmarkt, ja, und dann werden die auch keine spielen. Ich wüsste nicht, wie das gehen sollte, ja. Gut, ich meine, vielleicht können die noch ein bisschen tricksen, mal sehen, vielleicht haben die den Google Assistant direkt eingebaut in der Uhr, also quasi mit dem Handy verbunden, man kann den Google Assistant voll benutzen mit der Uhr, ja. Das wäre zum Beispiel noch ein Riesenvorteil. Das heißt, da bräuchte man eben das Handy auch nicht mehr, sag ich mal, in groß in Sprechweite zu haben, wenn man das in der Hosentasche hat oder im Rucksack, ja, dann kann man so oft das Passwort rufen und schreien, wie man will, das Telefon hört einem nicht und dann geht es eben nicht. Und wenn man das dann in die Uhr reinredet, das wäre nicht schlecht. Und die Antwort vielleicht dann auch über die Uhr raus, das käme schon ganz gut, finde ich. Also das wäre eine Möglichkeit. Aber dass das jetzt wirklich ausreicht, um den Massenmarkt zu begeistern, das halte ich für vollkommen utopisch. Ja. Wir werden sehen, die Smartwatches werden jedenfalls von LG hergestellt werden. Werden allerdings, ist eigentlich schlimm, dass ich das erwähne, ja, werden unter Google verkauft. Also es sind echte Google Smartwatches, ja, aber irgendwer muss die halt herstellen. In dem Fall werden die wieder mit dem Google-Design gefertigt bei LG. Ja. So ähnlich wie mit dem Pixel auch. Ne? Das wurde ja von HTC, wird es gefertigt auf den ihren Bändern mit dem Design und dem Entwurf von Google. Eigentlich ist das etwas, wo man sich so keine Gedanken darüber machen muss, ja, weil viele Sachen, die unter irgendwelchen Marken verkauft werden, werden von einem der gleichen Firma produziert, ist halt mal so. Das spielt jetzt keine Rolle. Ja, trotzdem, ne? Damit man so ungefähr mal eine Orientierung hat, was man denn erwarten kann. GPS soll das Teil haben. NFC, mal gucken, wie das sinnvoll dann eingesetzt werden kann, ja. Naja, es gibt einmal die LG Watch Sport, die ist etwas bulliger, dafür, wenn das nicht nur so aussieht, auch robuster, ja, und die LG Watch Style, ja, die soll dann eben, ein bisschen, angemessener sein für den Anzug oder sowas, ja, gibt's dann auch in verschiedenen Farben und so weiter und so weiter. Naja, okay. Also die Smartwatches von Google sind auf dem Weg. Im nächsten Monat soll es soweit sein. Ich hätte jetzt gedacht, dass die warten bis zur Google I.O. Und der Termin steht fest. Ja, juhu, Leute, schreibt's euch in den Kalender. Ich hab's schon hier ganz groß reingeschrieben. Ja, ich bin mal gespannt, wie viel Sachen dort angekündigt werden, die wir dann im nächsten Jahr im Mai erst bekommen werden. Entschuldigung, das wollte ich ja gar nicht sagen. Halt, doch, es ist so, Google Home angekündigt, ja, bei der letzten Google I.O., bei der jetzigen Google I.O., das war ein Special Event, gut, ich nehme alles zurück, keine Google I.O., das war ein Special Event, auf jeden Fall, das Google Home haben wir bis jetzt noch nicht in Deutschland, ne? Wunderbar, Aber naja, gut, wir werden es sehen. Trotzdem, merkt euch mal den Tag 17. bis 19. Mai. 17. Mai gibt's natürlich wieder die Kino. Da dürfen wir einiges erwarten diesmal. Und ich bin schon jetzt begeistert, was wieder da vorgestellt werden wird. Ja, Richtung kann man eigentlich schon gleich sagen. Ja. Da braucht man gar nicht so groß ein Hellseher zu sein. Ja, künstliche Intelligenz, AI, der Google Assistant wird weiter forciert werden, ganz klar. Und dementsprechend werden wir sehen, was auch da Richtung Allo noch gesagt wird. Da erwarte ich auch große Sachen, ja. Entweder ein großer Umbruch, ja, oder eben massive Erweiterung von Allo. Ja, da dürfen wir gespannt sein. Möglicherweise auch dann die Auflösung, was das mit dem Google Voice denn soll und wie das in die Strategie reinpasst. Ja. Und ja. Wir werden das sehen. Hardware-mäßig erwarte ich eigentlich bei der Google I.O. überhaupt nichts. Ja, vielleicht wird einiges gezeigt, wie gesagt, über die Chromebooks, über neue Chromebooks. Aber es wird weder ein neues Android-Gerät geben, noch wird es ein beziehungsweise ein neues also Android-Gerät von Google geben, noch sonstiges, was jetzt in Richtung von dem vernetzten Heim geht, das glaube ich nicht. Ja, vielleicht wird ja Google Home in Europa angekündigt, mal sehen. Möglicherweise vielleicht ein Tablet, aber da bin ich mir ehrlich gesagt nicht sicher. Ja, ich glaube eher, dass da das Richtung Chromebooks geht, was größere Displays anbelangt. Ja. Jo, was haben wir noch? Hugo Barra, haltet euch fest, Katastrophe. Ich habe noch spekuliert darüber, ob Hugo Barra vielleicht jetzt zusammen mit Andy Rubin, ja, jetzt was macht, ja, weil der ist ja von Xiaomi weg und hat ja gesagt, er geht wieder in Silicon Valley. Und da habe ich ja spekuliert, ob der mit Andy Rubin zusammen eben da das neue Smartphone-Projekt vielleicht macht. Ich habe mich geirrt. Der geht zu Facebook. Ich wollte es gar nicht glauben. Und also ich bin entsetzt. Ne? Ich hoffe, das ist nicht zu fassen. Ich bin wirklich entsetzt. Anders kann ich nicht sagen. Hugo Barra geht zu Fratzenbuch als Vice President of Virtual Reality. Also, meine Fresse. Wie kann man das nur machen? Ich weiß ja nicht, was er bei Xiaomi für Aussichten hat. Wahrscheinlich hat es ihn genervt, dass Xiaomi einfach das US-Geschäft nicht auf die Beine kriegt. Ja, und ja, das wohl auch jetzt noch schwerer haben wird, in den USA Fuß zu fassen. Aber dass man dann zu Facebook geht, ich weiß nicht. Also früher war das so, wenn sich jemand bei IBM beworben hat, ja, dann hat man den nicht mehr gekannt. Ne? Das ist ungefähr so heute, wenn jemand bei Facebook anfängt. Also tut mir leid, Hugo Barra kenne ich nicht. Da aber der Facebook, vergesst man einfach, ja. Weg. Zack, zack. Nee, sorry. Unglaublich. Hier geht's mal andersrum, ja. Vom Paulus zum Saulus. Adaptable Storage für das Nvidia Shield Android TV. Ja, ihr habt's richtig gehört. Wahnsinn. Und da braucht man noch nicht mal eine SD-Karte dafür. Was würdet ihr sagen, zum Beispiel mit einem 500 GB Speicher? Nicht schlecht, ne? Möglich. Und zwar das Shield Android TV, ja, das Nvidia Shield Android TV, das macht es möglich, über USB 3.0 einen zum Beispiel einen Flash Drive, ja, anzustecken, aber auch eine Festplatte. Da wird auf jeden Fall so eine 7200 RPM Disk unbedingt empfohlen und eine externe Powerquelle, ja, Stromquelle, damit es da keine Schwierigkeiten gibt. Und wenn das, wenn diese Festplatte eine USB 3.0 Verbindung hat, dann kann man das als internen Speicher benutzen, via Adaptable Storage. Übrigens, gar nicht so, so dumm die Idee, eine Festplatte dafür zu benutzen, ja. Die Festplatten sind sehr, sehr, sehr schnell heutzutage, können also die USB 3.0 Geschwindigkeit durchaus erreichen. Die meisten USB-Sticks haben damit massive Probleme. Also ist es kein Nachteil, wenn man eine schnelle, wohlgemerkt eine schnelle Festplatte anschließt, ja. Das sollte man vielleicht nicht sparen, weil das macht man ja nicht alle Tage. Und dann hat man eben einen Speicher, der auch sehr, sehr viele Schreiblesezugriffe verarbeiten kann. Ja, ich kann euch nämlich schon mal sagen, wenn ihr zum Beispiel einen USB-Stick oder anderen Speicher, in der Art Flash-Speicher zum Beispiel, nehmt und das zum Beispiel nutzt für eine Swap-Datei, ja, unter Linux, das sollte man unbedingt nicht machen, weil diese permanenten Schreibzugriffe nutzen quasi diese, wenn man so will, ja, nee, ist falsch ausgedrückt, reizen die Schreibzyklen, die möglichen Schreiblesezyklen aus, und zwar schneller als einem lieb ist. Ja, das geht ganz, ganz fix. Bei einer Festplatte ist das allerdings bei weitem nicht so massiv. Ja. Und das heißt, ihr könnt viel, viel öfters lesen und schreiben auf einem Sektor als bei einem Flash-Speicher, ja, ein Speicherblock. Ja. Also das heißt, die hält wesentlich länger und ist wesentlich ja, ausdauernder, was das eben anbetrifft. Nicht übel. Und damit hat man einen perfekten Adaptable Storage, ja, den ihr nutzen könnt, um so viel drauf zu knallen auf euer Nvidia Shield, dass es kracht. Ja, vor allem da natürlich besonders interessant Daten, ja, auf denen dann auch tatsächlich die Programme zugreifen können, denn ihr wisst ja, ne, externer Speicher an der Android sucks. Ja, da können viele Programme gar nicht erst drauf zugreifen, ne, wegen diesen blödsinnigen Zugriffsberechtigungen. Danke, ihr Aluhutträger, ja, dass ihr alles kaputt macht. Ja, früher war es gar nicht gäbe, dass man gesagt hat, okay, hier ist eine SD-Karte, das sind meine Fotos drauf und jedes verdammtes Programm und jeder verdammter Computer kann auf diese SD-Karte zugreifen. Das war ja gerade der Vorteil. Ja, jetzt kann nur noch ein Programm auf ein Verzeichnis von dieser SD-Karte zugreifen. Sinn und Zweck ist dann hin und weg und ja, Resultat ist unbrauchbar. Speicher liegt brach. Ende. Ja, so, und damit ist das natürlich dann vorbei mit diesem Adaptable Storage, mit einer Festplatte für das Nvidia Shield. Dann habt ihr genug Speicher. Juhu! Wahnsinn! Warum? Eigentlich nicht immer so. Mhm. Hey. So, ich komme jetzt noch zu der Community. Da gab es eigentlich nur eine Nachricht, und zwar der Olaf schreibt nochmal wegen Tautronics, ja, er schreibt, witzig, am selben Tag, an dem der neue Uncast erschien, bekam ich ebenfalls einen Kopfhörer von Tautronic geliefert, auch ohne je etwas von diesem Hersteller gehört zu haben. Und im blinden Vertrauen auf die vielen Amazon-Wertungen, im Angebot gibt's da ziemlich viele Modelle, bei mir ist es der schon etwas betagte TTB H07 geworden, zwar ohne Noise Cancelling, dafür aber mit ganz ohne Kabel. Okay, gutem Sound, prima Tragekomfort und das Ganze zu einem anständigen Preis von ca. 30 Euro. Die Stimmenwiedergabe ist besonders gut, also ein ideales Podcast-Headset, bei dem der Herr Rio doch gleich viel satter rüberkommt. Okay, ja super, ne? Das ist mal ein Zufall, ne? Ja, es ist tatsächlich so, man überlebt manchmal halt eben doch positive Überraschungen, ist selten, ja. Tautronics war auch etwas, wo ich am Anfang skeptisch war, habe ich noch nie davon gehört. Ich wollte mir den eigentlich deswegen schon nicht kaufen, ja, weil ich gedacht habe, na gut, das sind immerhin, wie viel waren es, 37 Euro oder sowas, 34 Euro, und soll ich das jetzt wirklich machen? Das Ding hat Noise Cancelling und ich habe davon noch nichts gehört, das kann eigentlich nichts sein, ja. Und dann kommt das Teil und ich schließe an und denk, okay, das ist ja gar nicht so schlecht. Satte Bässe, guter Klang. Ja, also, okay, dann mache ich die Noise Cancellation an und siehe da, das Brummen ist weg. Wupp, zack. super. Also nicht schlecht, ja. Wie gesagt, ich sag immer, es gibt immer noch was Besseres, definitiv, aber dass Tautronics das so unbekannt ist, mit der Leistung zu dem Geld, ist wirklich verwundert mich. Ja. Ja. Deswegen hat mich das auch nicht gewundert, dass auch dieser Kopfhörer gut ist. Ja. Und ich muss sagen, ich bin da sehr, sehr neugierig. Ich werde mir auch mal die Produktpalette von Tautronics in nächster Zeit mal genauer angucken. Ja, ob da nicht noch das ein oder andere Schmankerl dabei ist, weil die scheinen zumindest mal keinen Billigschrott zu verkaufen, auch wenn sie billig sind. Ja, das ist ja mal nicht schlecht. Ja. Jo, dann, gut, das war's ja, genau, das war's von der Community, jo. App der Woche, Spiel, ja, muss man wieder sein, ne, ganz klar, ne, wir haben schon so lange kein Spiel mehr gehabt, ne, richtig. und da ist mir wieder ein, genau dieses, ja, dieses Same-Match-Spiel da, Prinzip da wieder aufgefallen, irgendwie kommt man davon gar nicht mehr weg, das ist schon ausgefallen, seit Candy Crush und Co., eigentlich schon früher, ja, hat es angefangen, wer war denn der Erste, ach man, ich weiß nicht mehr. Da ist in totalen Vergessenheit geraten, ja. Aber das Candy Crush kam erst viel, viel später, mit diesen Vergleichsspielen da, mit diesen Matchspielen. Aber wie auch immer, auf jeden Fall ist es so eine Art, wieder, ne, vier Gleiche in eine Reihe bringen und dann knallt's, ja, drei Gleiche in eine Reihe bringen und so weiter, mit Specials, Extras und allem Pipapo. Und was macht es besonders? Ich würde mal sagen, dass man hier mit diesen Spielen einen Garten kultivieren muss. Ja, ja, für jede Aktion muss man dann eben Sternchen haben. Und diese Sternchen, die erspielt man sich eben. Dabei gibt es mehrere Arten, ja, mehrere Aufgaben, die man hat. Manchmal muss man Gartenklome finden, manchmal muss man einfach nur so Obst eines bestimmten ja, einer bestimmten Art eben abgrasen, ja, also eben zusammenbringen, dass man möglichst viel von den Früchten sammelt und so weiter. Und manchmal muss man auch solche Eicheln, ja, wegmachen vom Spielfeld und alles Mögliche. Aber letztendlich ist das Ziel, den Garten zu kultivieren und da richtig schöne Gärten zusammenzubauen. Hm? Und man hat da auch immer so ein bisschen Entscheidungen. Also das heißt, so ein Garten sieht zwar in etwa ähnlich aus, aber so diese der Stil, den kann man selbst bestimmen. Und somit hat man da Einfluss drauf und das macht eigentlich schon Spaß. Es ist am Anfang auch gar nicht so schwer. Auch das ist okay. Und man wird eben nicht so massiv dazu gezwungen, gleich In-App-Käufe zu erledigen, ja, kann man natürlich, das ist der ganze Sinn des Spiels, ja, logisch, aber man muss es vor allem am Anfang keineswegs tun, kann erstmal in Ruhe spielen, ohne dass es jetzt irgendwie, ja, so zwingend wirkt, da was zu kaufen, beziehungsweise jetzt nervig wird. Das macht eigentlich dann erstmal schon richtig Spaß. Na, Playrigs heißt die Firma, ja. Die hat dieses Spiel gemacht und die haben übrigens auch Fishdom gemacht und Township, ja, also das ist vielleicht dem einen oder anderen noch ein Begriff. Call of Atlantis war genauso. Also die wissen schon gerade bei diesen Art von Spielen, ja, was sie da tun, ne? Gar nicht schlecht. Und ich denk mal, dass es auch wieder so ein Spiel ist, wo man ja länger mitspielt, als man eigentlich denkt, wenn man sieht, wie simpel diese Art von Spiel ist. Es ist schon faszinierend, ja. Also irgendwas, der ursprüngliche Programmierer, der ursprüngliche Erfinder von solchen Same-Match-Games, der hat da wirklich ein Nerv getroffen, ja, was viele Leute offenbar als richtig schön empfinden. Man muss nicht viel machen, es ist nicht groß anstrengend, aber ja, dann doch eben wieder ein bisschen herausfordernd, ja. Und das ist irgendwie die ideale Mischung zwischen eigentlich super simplen Spiel und eine Herausforderung. Das ist also wirklich eine schöne Sache. Es wundert mich selbst, wie man sich mit so simplen Sachen, mit so extrem simplen Dingen, so lange die Zeit um die Ohren schlagen kann. Das ist eigentlich fast schon erschreckend. Naja. Gut, damit zum Ende vom Uncast für diese Woche. Wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen oder Infos habt, nur damit Google Plus Uncast oben eingeben, dort die Uncast Community auswählen, das ist die richtige Anlaufstelle. Auf YouTube gibt's die Uncast Playlist, ja, sehr zu empfehlen. Wer weiß, vielleicht wird es mal kurz oder lang der einzige Anlaufpunkt. Haha, bist du jetzt geschockt? Nein. Eher überlang als über kurz, ne? Aber man weiß ja nie, ne? Bei The Netcast findet ihr jedenfalls die Uncast Playlist, ne? Und die ganzen Links und Informationen findet ihr bei oder auf uncast.thenetcast.com, uncast.thenetcast.com. Dann danke ich, dass ihr zugehört habt und wünsche euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss.